Schulden will. Wir wollen nicht eure Macht und wir wollen nicht euer Geld. Wir wollen nichts von euren ganzen Schwindel hören. Wir wollen euren Schwindel zerstören. Der Vorstand hat nur Sinn, wenn er die Preise hebt. Wir sollen dreifach zahlen für alles, was